WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, ich begrüße euch sehr, sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die Montagnacht ist eine offene Themennacht, ihr wisst das. Also ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen oder plaudern oder streiten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist 16 Jahre alt und sie heißt Lara. Hallo Lara. Hallo. Hallo Lara. Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Um was geht's bei dir? Psychische Erkrankungen. Um eine psychische Erkrankung? Ja, also mehrere. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nee, das halt so. Bist du in einem leeren Raum? Ja, Moment. Können Sie mal kurz warten? Ich kann warten, das ist überhaupt kein Ding. Wir haben Zeit. Ja, okay. So. Das klingt doch schon viel besser. Du möchtest über psychische Erkrankungen sprechen. Das heißt, hast du eine psychische Erkrankung selbst? Ja. Was denn für eine? Sorry, hier ist eine Betreuerin. Bitte? Hier ist gerade eine Betreuerin. Ja. Aber lass uns beide miteinander reden, wenn du möchtest. Ja, möchte ich, ja. Ja, okay, dann... Also wenn du gern alleine mit mir reden möchtest, ohne die Betreuerin, dann geh ruhig in den anderen Raum wieder. Das ist okay schon. Ja, okay. Jetzt hetze ich die arme Lara da von Raum zu Raum. So was habe ich nicht geplant. Du sollst deine Ruhe haben, während du telefonierst. Das ist wichtig. Ja. Ich nehme zwischendurch mal einen Schluck Wasser, dann kannst du es dir bequem machen. Okay. Ja, ich werde dir gerade noch was getränkt. Ja. Geht's jetzt? Ja. Bist du alleine? Nee. Aber du würdest gerne mit mir alleine sprechen? Ja. Kannst du nicht noch in irgendwie einen anderen Raum oder aufs Klo gehen oder so? Ja, ich versuch's. Ja, geh mal rum. Also wir kriegen das schon hin. Jetzt wird die Betreuerin sich wundern, warum die Lara da hin und her läuft mit dem Telefon am Ohr. Ja, aber mit dir kann ich im Moment nicht reden. Lara? Ja? Du möchtest gerne mit mir alleine sprechen. Ja. Dann gib mir doch mal die Betreuerin, dann erkläre ich dir das mal und dann sind wir danach dran, okay? Okay. Ja, reich sie mir mal eben. Sie möchte aber nicht. Ach, sie möchte nicht, na gut. Aber dann bitte sie doch mal, dass sie dich vielleicht einen Moment alleine lässt, weil du gerne alleine sprechen möchtest. Man versteht das nicht. Ja, aber das dauert 5 Minuten. Ja, das ist aber respektlos, dass die Dame nicht mal rausgeht. Ja, okay. Ist sie raus? Ja. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Tut mir leid. Die war jetzt ein bisschen sauer, oder? Ja. Ach. Okay, jetzt können wir beide reden, Lara. Du wolltest mit mir sprechen über eine psychische oder psychische Erkrankungen. Ja, genau. Die du selbst hast. Ja. Welche Erkrankungen sind das denn? Also Essstörung und Depression. Ah. Fangen wir mal mit der Essstörung an. Wie lange hast du die Essstörung schon? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Und was genau für eine Essstörung ist das? Bulimie und Magersucht. Also das volle Programm. Ja. Wie viel wiegst du denn und wie groß bist du? Also ich habe im Moment eigentlich Normalgewicht, weil ich bin hier in so einer WG, extra für Essstörung. Ja. Ich bin 1,70 groß und wiege 50 Kilo. Okay, damit kann man über die Runden kommen. Ja, das ist in Ordnung. Wo bist du denn da genau? Ist das eine Klinik oder? Ich war schon mehrfach in Kliniken, aber da hat es nie geklappt, weil ich auch immer nach Hause musste und da wurde es wieder schlimmer. Das ist extra so eine Wohngruppe für Mädchen mit Essstörungen, mit Betreuern und ja. Wie lange bist du jetzt in dieser Wohngruppe schon? 8 Monate. Ist das gut da? Ja doch, eigentlich ist es gut. Abgesehen von der Betreuerin, die dir da nicht von der Pelle rücken wollte. Ja. Naja, okay, sie meint es ja wahrscheinlich nicht böse. Nein. Depressionen. Wie lange hast du die schon? So 4 Jahre. Beschreib das mal für mich. Du warst Jugendlich oder Kind noch, als das angefangen hat. Jetzt bist du 16 Jahre alt. Wie fühlt sich das an, Depressionen zu haben? Beschreib mir das mal. Ja, anfangs war es natürlich nicht so schlimm. Aber so seit 3 Jahren halt habe ich auf gar nichts mehr Lust. Und ich habe halt auch gar nichts mehr unternommen und ist immer noch so. Und es ist irgendwie, es geht einem nicht durchgehend schlecht, aber man ist auch nie wirklich richtig glücklich. Also sehr viel Traurigkeit. Ja. Sehr viel, so was man so schweres Herz und Schwermut nennt. Ja. Wenig Freude. Ja. Nun bist du da ja in einer Gruppe. Mit wie vielen Mädchen wohnst du zusammen? Mit 9. Ach, mit so vielen. Ja. Wie ist die Stimmung zwischen euch, zwischen den Mädchen? Ja, oft gibt es Streit und auch Konkurrenz zwischen den Essbestörten, ja. Gehst du denn zusätzlich auch noch zur Schule? Ja. Also das geht auch parallel so, läuft alles nebenher. Und wie lange musst du in dieser betreuten Gruppe noch bleiben? So um die 2 Jahre. Ach, so lange noch? Ja, es ist auch zur Verselbstständigung und dass ich auch wirklich ganz gesund werde, nicht wenn ich nach Hause komme, dass ich dann wieder zurückfalle. Ja. Bekommst du gegen deine Depression Medikamente? Ja. Hast du den Eindruck, seitdem du die Medikamente nimmst, dass es dir ein bisschen besser geht? Also ich nehme die jetzt schon ziemlich lang, deswegen weiß ich nicht, wie es ohne die Medikamente wäre. Verstehe, ja. Aber ja, ich denke mal schon, dass es hilft. Gibt es denn zusätzlich auch noch so eine Gesprächstherapie mit einem Psychologen? Ja, 2-mal die Woche habe ich Therapie. Ah ja, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja. Wie sieht das denn mit der Bulimie und mit der Magersucht aus? Erbrichst du heimlich? Ja. Wie oft? Ja, es wird schon viel besser. Jetzt ist es 2-mal am Tag. Oh. Also es war schon echt schlimmer. Ja, 2-mal am Tag ist auch noch immer. Ja, ich weiß. Aber ich versuche das im Moment mit dem Betreuern, dass ich denen Zeichen gebe, also das nicht mehr so heimlich zu machen. Ach so, das heißt, die wissen mittlerweile schon Bescheid, dass du das tust. Ja, das war denen auch klar, dass ich das nicht abstellen kann, sobald ich hier hinkomme. Aber wie machst du das? Du wohnst in einer Gruppe, da ist die Lebensmittel sind ja wahrscheinlich rationiert oder man weiß genau, wie viel Lebensmittel da ist. Woher kriegst du das Essen, das du dann hinterher wieder erbrichst? Ich kaufe mir meistens Essen. Und es fällt auch nicht so auf, die merken das nicht immer, wenn das Essen weg ist oder so. Aber jetzt habt ihr beschlossen, dass du ein Zeichen gibst, wenn es wieder soweit ist. Ja. Und meistens nachts so und dann muss ich die meistens wecken, aber. Tust du das? Oft nicht. Und beichtest du dann am nächsten Tag, dass du es wieder gemacht hast? Nein. Also so genau wissen zum Beispiel die Betreuerin, die gerade rausgegangen ist, so genau weiß die gar nicht Bescheid. Also die denken sich das, aber auch wenn ich es wissen, ich verheimliche, also ich habe ein großes Problem, das bekannt zu machen, also zuzugeben. Weißt du, Lara, ich glaube, dass das ein Teil der Selbsttherapie ist, wenn du da ganz offen mit umgehst. Ja. Auch wenn du dich dann schämst und dir das unangenehm ist. Aber ich glaube, dass dir das letztendlich selbst sehr nutzt, wenn du das immer allen sagst. Ja. Weil du gerätst dann auch noch mehr in Zugzwang, dich an die Regeln zu halten. Ja, das glaube ich auch. Du hast ja jetzt, du bist in einer betreuten Gruppe. Du hast 2-mal psychologische Betreuung und du bekommst Medikamente. Hast aber dennoch hier angerufen. Ja. Warum? Es ist halt so, ich habe halt auch schon mehrere Suizidversuche begangen. Und in letzter Zeit ist es halt wieder öfter, dass ich daran denke, mich selber umzubringen. Und ja. Warum? Kannst du es noch genauer erklären, warum du dich umbringen willst? Ich weiß es selber nicht genau. Also wenn schlimme Sachen passieren, die schlucke ich eher runter. Und dann irgendwann kommt das dann alles so hoch und dann ist es halt ganz extrem. Auf was freust du dich so in deinem Leben? Was macht dir Spaß? Ich möchte mal viel reisen. Und ja. Ich meine, das ist schon ein toller Traum, wenn man viel reisen will. Ja. Und so beruflich, hast du da einen Traum? Ich wollte mal Pilotin werden. Ah, Pilotin. Ja gut, da hast du ja alles mit einer Klappe geschlagen, ne? Mit einem. Ja. Du kannst auf Reisen gehen und bist in deinem Traumberuf. Ja. Weißt du, Lara, ich glaube ja, dass es sich lohnt, für Träume zu leben. Ja. Wenn man überhaupt gar keine Träume mehr hat, dann ist man schon sehr nah am Tod. Mhm. Aber wenn man Träume hat, dann ist man eigentlich noch sehr weit weg, weil man müsste erstmal die Träume realisieren und dann kann man über den Tod nachdenken, aber vorher nicht. Ja, das stimmt. Ich will dir mal, ich weiß nicht, ob du das weißt, aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja den Kampf gegen die Bulimie auch hinter mir. Mhm. Und weiß, wie schwer das ist. Ja. Aber ich habe es geschafft. Und ja. Es gibt tausende von anderen Menschen, die das auch geschafft haben. Deswegen möchte ich dich sehr gerne, möchte ich dir Mut machen, auch wenn du mal einen Durchhänger hast. Durchhänger hat man immer, wo man denkt, ach, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Mhm. Dich dann doch wieder aufzuraffen und dann denkst du einfach an deinen Traum, an das Reisen, an das Fliegen eines Flugzeuges und, ja. Und an andere schöne Sachen. Ja, das versuche ich. Ja. Diese Medikamente, die du bekommst gegen die Depression, werden die, wird das regelmäßig irgendwie kontrolliert? Musst du da zu einem Psychiater, der sich das nochmal anguckt, wie deine Medikamentierung ist? Wir haben hier jede zweite Woche Visite und da wird es kontrolliert. Ah ja, also kann man, hoffen wir mal, und da kann man von ausgehen, dass das schon gute Medikamente so sind. Ja, hoffentlich. Aber ich sag dir, die besten Medikamente helfen nicht, wenn man nicht selbst eine Einstellung zu der ganzen Sache hat. Das ist so das alte Ding mit dem halb vollen Glas und dem halb leeren Glas. Der traurige Mensch sagt, mein Gott, das Glas ist halb leer. Und der optimistische Mensch, der an seine Träume glaubt, der sagt, geil, das Glas ist schon halb voll. Und so musst du es sehen. Ja. Wenn du weiter willst, du hast ja auch, ich gehe mal davon aus, dass du auch Fortschritte schon gemacht hast. Dass es dir, ja, das auf jeden Fall. So, ne? Das ist dir, was war die schlimmste Zeit mit deiner Essstörung? Wie war das da? Da hatte ich, also bin ich gar nicht mehr rausgegangen, auch nicht zur Schule. Mhm. Ich konnte auch mich so wie gar nicht bewegen und ich durfte mich auch nicht bewegen. Wie viel hast du da gewogen? 39,8. Mhm. Und also, da bestand mein Leben eigentlich nur aus Umsitzen und nichts tun. Mhm. Ja, siehste, da ist das doch jetzt schon ein großer Fortschritt. Ja, das auf jeden Fall. Das heißt, du hast die Erfahrung gemacht, es kann vorangehen. Ja. Und das ist Gold wert, finde ich. Es kann auch immer wieder Rückschritte geben. Damit musst du rechnen. Das habe ich auch erlebt. Mhm. Aber man darf sich von den Rückschritten nicht traurig machen lassen, so dass man aufgibt, sondern man kann dann vielleicht mal einen Tag oder zwei Tage traurig sein, aber dann muss man denken, okay, neuer Versuch. Und beim übernächsten oder nächsten Versuch klappt es dann und ich bin wieder eine Etappe weiter in meinem Leben. Und ja. Ich glaube, mit dieser Einstellung wirst du das auch schaffen. Ach, was heißt, ich glaube, ich bin davon fest überzeugt. Wirklich. Ja. Was sagen deine Eltern zu der ganzen Sache? Ja, die sind halt auch sehr traurig. Meine Mutter hat dadurch auch leichte Depressionen bekommen. Mhm. Und die wollen mich ja auch am liebsten wieder zurück zu Hause haben. Möchtest du denn auch gerne nach Hause? Wenn ich ganz gesund bin, dann ja. Aber jetzt im Moment noch nicht. Ich habe dann zu viel Angst, dass es dann wieder so schlimm wird. Finde ich auch eine gute Einstellung. Das heißt, du hast einen klaren Blick auf dich selbst und kannst sagen, nee, ich bin noch nicht stabil genug für zu Hause. Ich brauche noch... Ja. Ja, ist auch gut. Auch das ist super, dass du das, dass du dich selbst so beurteilen kannst. Ich finde, das klingt alles gar nicht so schlecht. Ja. Auch wenn es dir mittlerweile zwischendurch mal, wenn du deine Durchhänge hast. Ich habe eine sehr nette Psychologin hier. Das ist die Christina. Ich möchte, dass sie dir auch nochmal vielleicht ein paar Ratschläge gibt, wenn du deine Durchhänge hast, was du tun kannst. Okay. So von meiner Seite aus sage ich dir, Lara, ich bin guter Dinge, dass du das schaffst. Denk ans Fliegen und denk an die große, weite Welt. Danke. Welches Land wäre dein großer Traum, das mal auf jeden Fall zu sehen? Australien, super. Was meinst du, wie oft du später als Lufthansa-Pilotin noch nach Australien fliegen wirst? Ich hoffe oft. Ja, das glaube ich allerdings auch. Liebe Lara, du legst bitte auf und die Christina ruft dich gleich an. Okay, danke. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und hier ist Marco und der Marco ist 29. Guten Morgen, Marco. Hallo, Jürgen. Hallo, Marco. Um was geht's bei dir? Ich rufe an wegen meinem Bruder. Mhm. Der hat vor 4 Wochen die Diagnose bekommen, dass er einen Gehirntumor hat. Mein Bruder ist 39 und hat sich dann auch operieren lassen und ist an den Folgen der Operation verstorben. Innerhalb dieser 4 Wochen alles? Ja, genau. Also, das war jetzt am 20. November. War diese Operation, war das vorher so erklärt worden von den Ärzten, dass es eine sehr schwere Operation wird und dass Lebensgefahr besteht? Es ist ihm mit Sicherheit erklärt worden. Er hat uns das selber nicht gesagt, wahrscheinlich weil er nicht wollte, dass wir uns Sorgen machen. Es gab auch ein paar Risikofaktoren. Zum Beispiel hat er eine COPD gehabt, 4. Grades. Das ist eine schwere Lungenerkrankung. Und er hatte nur noch 30% Lungenfunktion und war deswegen schon schwer in Narkose zu kriegen, also schwer zu beatmen. Aber das, womit keiner gerechnet hat bei der Operation, war, dass beim Öffnen des Schädels eine Vene durchtrennt wurde, die eigentlich beim Erwachsenen keine Funktion hat, sondern nur bei Kindern. Und diese Funktion stellt sich irgendwann ein, wenn man größer wird. Und bei ihm war diese Vene aber für die Hauptblutversorgung des Gehirns zuständig. Und die wurde dann nichtsahnend durchtrennt von den Ärzten. Und dadurch hat er dann bei der Operation über 3 Liter Blut verloren. Und man konnte durch dieses Anschwellen des Gehirns mit dem Blut konnte man die Operation nicht weitermachen und hat stundenlang versucht, diese Blutung zu stoppen, musste die Vene letztendlich komplett schließen, konnte von dem Tumor nur eine kleine Gewebeprobe entnehmen. Da hat sich dann nachher auch herausgestellt, dass er bösartig war. Also die Lebenserwartung wäre höchstens sowieso nur noch 1 Jahr gewesen. Ja, man hat ihn dann ins Koma verlegt. Und die Ärzte haben dann mit uns gesprochen dann und gesagt, dass es also nicht mehr lange sein wird, dass er nicht mehr lange lebt. Er ist aus dem Koma gar nicht mehr erwacht. Nein. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen. Da wäre der Körper viel zu schwach für gewesen. Und durch diesen massiven Blutverlust hat das Gehirn so einen massiven Schaden genommen, dass es sowieso ein Pflegefall geworden wäre, ne? Also ich war jeden Tag bei ihm, also so oft es ging. Wie wirkte er denn so körperlich? Was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht, wie er da so lag? Eigentlich ganz entspannt. Also wir haben dann auch nachher gemerkt, dass er es eigentlich geahnt haben muss, weil er hat vor der OP ein Testament gemacht. Er hat eine Patientenverfügung gemacht. Mhm. Er hat eine 3-jährige Tochter, der hat er schon das Weihnachtsgeschenk gegeben. Das war ein kleines Fahrrad. Und er hat zu mir gesagt, noch einen Tag vorher, also Marco, wenn die Operation jetzt gut geht, dann gehen wir in die Kneipe einsaufen und wenn es schief geht, dann mache ich den Arsch zu. Aber ich lass nichts weitermachen als diese eine OP und ja, er ist da irgendwie positiv reingegangen und er hat gesagt, wenn das schief gehen sollte, dann will ich in die Narkose gehen und davon nicht mehr aufwachen. Und so war es dann auch. Und so war es dann auch, ja. So war es dann auch, ja. Ich wurde dann von der Klinik nachts noch angerufen, als er im Sterbeprozess war und ich bin noch hingefahren mit einem Affenzahn und ich bin aber 5 Minuten zu spät gekommen. Er ist genau um 0 Uhr verstorben. Ja. Leben eure Eltern noch? Nee, sind auch schon tot, ja. Ah. Und ihr wart die einzigen Geschwister, ihr beiden? Nee, es gibt auch noch einen dritten Bruder. Aber du hattest einen besonderen Draht zu ihm? Zu ihm, ja, genau. Ja. Ich war immer so ein bisschen in der Mitte. Ne? Die zwei haben sich also auch nicht so gut verstanden. Mhm. Und das war halt ja ein bisschen angespannt. Ich habe dann herausgefunden, dass die zwei sich vor der Operation auch noch ausgesprochen hatten. Da gab es also auch immer ein bisschen Streit und so. Und der eine konnte den Lebenswandel des anderen nicht so akzeptieren. Mhm. Aber da war ich auch ganz froh, dass das auch wieder im Reinen war. Allerdings, ja. Das habe ich dann auch hinterher erfahren. Ne? Du hast gesagt, er hat eine kleine Tochter. Hat er auch eine Beziehung zurzeit? Ist er mit der Mutter des Kindes zusammen? Er ist mit der Mutter des Kindes nicht mehr zusammen. Er hat eine neue Frau kennengelernt und die hat er erst im Oktober geheiratet. Ach du je. Ja. Also ist ja alles dramatisch, alles ja, ganz schlimm. Alles dramatisch. Ja. Als du dann dahin gekommen bist, war seine Frau auch da? Nee, die war nicht da. Das heißt, du hast dann war vorher noch da. Ne? Sie wollte auch bewusst nicht nachts von der Klinik angerufen werden. Ich habe das dann entgegengenommen und ich habe dann auch gesagt, dass ich sie dann erst am nächsten Tag benachrichtige, weil sie auch noch einen kleinen Sohn zu Hause hat und Weißt du, dann, warum sie nicht angerufen werden wollte von der Klinik? Ich denke, es war für sie eine zu große Belastung einfach. Dass sie vielleicht, wenn sie mal nachts überhaupt zur Ruhe kommen kann, dann auch nicht mit dem Gedanken ins Bett geht, jetzt klingelt bei mir das Telefon, wenn es soweit ist. Ne? Das heißt, du kamst dann in das Krankenzimmer rein, dein Bruder war gerade verstorben, ein paar Minuten vorher, und du saßt dann alleine an dem Totenbett. Ja, genau, richtig. Wie war das für dich? Das war ganz, ganz seltsam. Also ich habe ja die Tage immer vorher seine Hand gehalten, wenn ich da war. Ich habe ganz normal mit ihm geredet und erzählt. Und ich habe auch gemerkt daran, dass die Herzfrequenz immer ein bisschen angestiegen ist. Man konnte das auf dem Monitor beobachten, dass er merken muss, dass ich da bin. Ich habe dann auch eine Schwester gefragt und die sagte, ja, das ist, weil sie anwesend sind, deswegen steigt die Herzfrequenz. Ne? Das hat mich also schon beruhigt. Aber als er dann verstorben war, dann war es so endgültig. Ne? Dann sitzt man da vor dem Körper, der sich nicht mehr bewegt. Und ich habe wirklich auch dann in der Zeit, wo ich da war, auch richtig gespürt, wie der Körper langsam auskühlt. Ne? Ja. Wie lange warst du bei ihm? Eine Stunde noch ungefähr. Was hast du in dieser du warst ganz alleine dann, war auch kein medizinisches Personal mehr bei dir. Das war auf der Station noch, aber die haben mich dann alleine gelassen, ja, die haben die Tür zugezogen. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du gebetet? Ich habe nicht mehr mit ihm gesprochen, weil ich in dem Moment irgendwie gemerkt habe, dass er es nicht mehr hört. Ja, es ist dann eher, man spricht dann vielleicht eher in Gedanken oder man ist irgendwie in Gedanken bei dem Toten. Und ja, genau. Also was ich ihm sagen wollte, das habe ich alles noch ein paar Stunden vorher zu ihm gesagt, weil ich dann noch da war. Ne? Ja. Hat die Beisetzung schon stattgefunden? Nein, die hat noch nicht stattgefunden. Das ist eine Einäscherung. Ja. Und wir warten jetzt noch auf die Urne vom Krematorium. Mhm. Wir haben noch eine Aufbahrung gemacht, eine Verabschiedung am offenen Sarg, die ich mit dem Bestatter auch gemacht habe. Ich habe ihn also auch abgeholt mit dem Bestatter und angezogen und so weiter. Das heißt, es läuft alles über dich. Du bist die der Hauptorganisator im Moment. Ja, ich habe mich da total reingehängt in die Sache, weil ich das irgendwie für mich selber brauche, diese volle Konfrontation damit. Die volle Konfrontation, um es zu begreifen, dass es eine Realität hat? Um es zu begreifen, ja. Genau. Außerdem ist das auch ganz gut, um mit dem ersten Trauerschock zurechtzukommen. Man ist ja extrem, du bist ja wahrscheinlich ständig am Organisieren und Machen und Tun. Ja. Und ja, also ich habe so die ersten Tage habe ich wirklich nur funktioniert. Ne? Hast du schon vor allem auch die ganzen Leute anzurufen und die Geschichte immer zu erzählen und das Ganze. Ne? Hattest du denn schon so kleine Inseln, wo du mal weinen konntest? Ja, hatte ich. Ja. Hattest du? Wie ist denn? Also ich habe bei ihm geweint, als er gestorben war. Und als ich nach Hause gekommen bin, dann war meine Frau noch wach. Da habe ich auch geweint. Wie ist denn im Auto mal. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu seiner Frau, also zu deiner Schwägerin? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie das erste Mal kennengelernt, als wir ihn im Krankenhaus besucht haben, als er noch im Koma lag. Ich kannte sie vorher gar nicht. Ach, du warst nicht bei der Hochzeit dabei? Nee, das war nur eine standesamtliche Hochzeit und zu der Zeit war ich auch beruflich unterwegs. Ich bin viel auf Montage und wir wohnen auch ziemlich weit auseinander. Und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Das war sehr seltsam, weil ich zu der Frau eigentlich keinen Bezug habe. Ne? Das baut sich jetzt erst so nach und nach auf. Ne? Kümmert sie sich denn jetzt auch mit um die Organisation all der Dinge? Was sie kann, das versucht sie zu machen, ja. Aber das meiste habe ich eigentlich gemacht. Warum? Weil ich ihr das auch abnehmen wollte. Warum haben die beiden im Oktober noch geheiratet? Oder schon geheiratet, muss man sagen? Sie kennen sich ja noch gar nicht lange, wie du gesagt hast. Nee. Ich weiß es nicht genau. Ja, da hast du mit deinem Bruder nicht drüber gesprochen damals? Nee. Wie lange genau kennen sie sich? Also kennen tun sie sich schon 7, 8 Jahre ungefähr. Ach so, das hatte ich gerade nicht richtig dann verstanden. Aber zusammen. Zusammen waren sie ein knappes Jahr, glaube ich. Ach, ungefähr. Das ist aber komisch, dass du in diesem Jahr dann keinen großen Kontakt mit der Frau hattest, obwohl sie mit deinem Bruder, mit dem du so enge bist, ein Paar war. Ja, enge waren wir eigentlich erst nach dem Tod unserer Mutter. Das war 2010. Ach so. Vorher gab es eigentlich nicht so ein Bruderverhältnis und also, ich habe eigentlich mehr den Kontakt zu der Mutter seiner Tochter gehabt. Ah, verstehe. Also ja. Alles kompliziert. Es ist ein bisschen kompliziert. Kompliziert und jetzt hat es ein so trauriges Ende genommen. Ja. Hat dein Bruder einen letzten Wunsch dir gegenüber geäußert? Nein. Mhm. Er hat nur zu mir gesagt, kümmere dich gut um deine Frau und um deine Tochter und ja, ich werde jetzt Vater im Februar. Also ich finde das toll, Marco, dass du das so in der Hand hast und das alles so organisierst. Ich glaube, da erweist du deinem verstorbenen Bruder einen großen Dienst. Das finde ich sehr toll. Und ja, das ist auch so das Letzte, was ich für ihn tun konnte, gerade genau. Weil wir nicht so dieses große Bruderverhältnis hatten. Ja, verstehe. Weil das auch nie einfach hatte im Leben. Ist immer so ein bisschen auch auf Abwägen gewandert und hat sich aber immer wieder hochgerappelt, war so ein richtiges Stehaufmännchen. Ne? Dann wünsche ich dir, Marco, dass du jetzt durch die Zeit ganz gut kommst in die nächsten Wochen. Und danach wird es das ist fast immer so, wenn die Stille einkehrt, wenn alles erledigt ist, wenn alles organisiert ist, dann wird das nochmal schwer und traurig. Ja. Mhm. Aber du hast deine Frau als Gesprächspartnerin, du hast die, ja, die Schwägerin, zu der sich vielleicht jetzt auch eine Ebene entwickelt. Und das ist ja schon mal ganz gut, wenn man sich dann austauschen kann. Ja. Ich wünsche dir alles Gute und sehr viel Kraft, Marco. Ja, ich danke dir. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. 31 und hier ist Samantha. Samantha, guten Morgen, 33. Hallo? Hallo Domian. Hallo Samantha. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Es geht darum, wir hatten vor einem Monat schon mal telefoniert. Hatten wir? Mhm. Sag mal kurz das Thema. Ich hatte angerufen, weil ich mich in den Mann von meiner Mutter, sprich meiner Pflegemutter, verliebt habe. Ich erinnere mich. Und ich deinen Rat natürlich brauchte, was ich machen würde. Erzähl nochmal ganz kurz die Geschichte für die Leute, die nicht dabei waren. Verliebt in den Mann der Pflegemutter. Genau. Wie war das Verhältnis zur Pflegemutter? Das war, also wie gesagt, meine Pflegemutter ist Alkoholikerin und ich hatte sowieso die letzten 2,5 Jahre keinen Kontakt zu ihr. Mhm. Und also aus diesem Grund eben. Und ja, also ich, als ich den Mann das erste Mal gesehen habe, da habe ich gesagt, das ist einer, den würde ich sofort nehmen. So hast du es mir erzählt, genau. Genau. Und es war aber nicht so klar, was er denkt, ne? Das war schwierig und dann war ja für mich auch schwierig, dass ich gesagt habe, ich kann ja nicht den Mann von meiner Pflegemutter nehmen, ne? Genau. Das war mein Problem. Genau. Vielleicht nochmal einen Satz dazu, wie das Verhältnis, als wir miteinander telefoniert haben, zwischen deiner Pflegemutter und dem Partner war. Wie war das, wie war die Stimmung? Da hatte ich ja überhaupt keinen Kontakt gehabt. Da wusstest du gar nichts drüber, ne? Genau, gar nichts. Mhm. Und als ich ja noch Kontakt hatte, wir haben uns ja eben auch öfters gesehen und ich habe ihn ja dann auch öfters gesehen und ja, also ich muss sagen, der hat ganz schön gelitten. Also 4 Jahre waren die jetzt zusammen und also sie hat ihn wirklich nicht sehr nett behandelt. Also ich muss auch sagen, sie hat ihn auch nicht geliebt. So, das war eigentlich mehr oder weniger nur so ein, ja, wie soll man sagen? Ja. Er hat alles gemacht. Ja. Also in dem Sinne, er ist immer noch co-abhängig. Ja. Und ich bin sowieso damit aufgewachsen, weil meine leibliche Mutter ist Alkoholikerin. Daher habe ich ja damals Pflegeeltern gehabt. Mhm. Und meine Pflegeeltern haben sich getrennt. Zu meinem Pflegevater habe ich sehr guten Kontakt. Und meine Pflegemutter ist dann eben auch Alkoholikerin geworden. Ja, so. Jetzt rufst du mich gut 4 Wochen später nochmal an. Genau, und wollte dir erzählen, wie es ausgegangen ist. Weil ich bin ja dann, wir haben von Donnerstag auf Freitag telefoniert. Mhm. Und das Resultat unseres Gesprächs, fasst du es vielleicht nochmal zusammen? Ja, was ich jetzt machen sollte. Ich bin ja Freitag zu ihm gefahren, weil er steckte ja mitten im Umzug. Ah, genau, so war's. Du solltest ihm ja beim Umzug helfen. Genau, genau, ja, ja, genau, ja, ja. Genau. Ja, so, ja. Deswegen bin ich ja, also natürlich, eigentlich, ich habe das ja angeboten, habe gesagt, ich habe Zeit, ne, ich habe frei, ich komme da runter. Hab natürlich den Gedanken gehabt, klar, ich will ihn gern wiedersehen und so, ne. Ja, seitdem sind wir, ja, rufe ich an, um dir zu sagen, wie das ausgegangen ist. Gerne, also, seitdem sind wir nicht mehr getrennt gewesen. Wie? Ja, wir haben uns den Freitagabend unterhalten. Ja. Ja, das ist, er hat eigentlich die ganzen Jahre genauso gefühlt wie ich auch. Ach, ja. Du sagst, seitdem sind wir nicht mehr getrennt. Das heißt, ihr seid jetzt zusammen. Er ist schon bei mir eingezogen. Ach, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Eine ganz seltene Geschichte. Aber hast du es ihm denn dann offenbart, dass du so fühlst? Oder wie kam es? Er hat sowieso die Sendung geguckt. Ach, er hat die Sendung auch noch geguckt. Als wir telefoniert haben. Ja, das ist ja irre. Also er wusste dann sowieso Bescheid. Und das war für mich sowieso... Da hat er dich erkannt natürlich, an der Stimme und an den ganzen Umständen. Nee, gar nicht. Nein. Die Stimme gar nicht, sondern die Geschichte kam ihm ja bekannt vor und denkt, die reden über mich. Na, das ist ja mal ein Zufall, dass er nur genau an dem Abend in tiefer Nacht auch unsere Sendung verfolgt. Genau. Und ich war ja sowieso ganz vorsichtig, weil ich solche Angst hatte, dass meine Pflegemutter, die guckt das nämlich auch. Ja. Und da war ich so vorsichtig, weil ich musste ja aufpassen, was kann ich dir erzählen und was kann ich dir nicht erzählen. Ja. Und jetzt ist alles offen. Die ganze Familie weiß Bescheid, alle wissen Bescheid. Wir brauchen nichts mehr heimlich machen. Wir sind oberglücklich. Wir haben uns gesucht und gefunden. Also das, ich freue mich natürlich jetzt wahnsinnig für dich und auch für den Mann, aber was ich jetzt irgendwie immer noch so im Hinterkopf habe, wie geht es deiner Pflegemutter? Wie fühlt die sich in der ganzen Sache? Also ich muss sagen, erstens sehe ich sie auch nicht mehr als meine Pflegemutter, sondern ich sehe sie eigentlich nur noch als Person, die einfach da ist. Mhm. Weil sie hat ihn so schlecht behandelt, dass als er mir das erzählt hat, ich hätte heulen können. Warum ist er denn dann überhaupt noch bei ihr geblieben? Ja, er ist auch so ein herzensguter Mensch, ne? Er hatte irgendwie gehofft, er kann ihr noch helfen. Und wenn er jetzt nicht zufällig unsere Sendung verfolgt hätte und dich gehört hätte, hätte er denn den ersten Schritt unternommen und wäre an dich herangetreten? Das wissen wir selbst nicht. Also es war ja sowieso geplant, dass ich das Wochenende da bleibe. Und ich schätze mal, ich hätte vielleicht sowieso irgendwie dann ihm ein Zeichen gegeben, ne? Weil, wie gesagt, ich ihn ja schon immer mochte. Mhm. Also ich sag mal, wir wären sowieso zusammengekommen. Mhm. Vielleicht. Ich glaube schon. Weil wir haben uns ganz viel unterhalten. Wir haben innerhalb von, also einer Woche, seitdem ich dann da war, den Freitagabend, haben wir innerhalb von einer Woche 8 Stunden ungefähr geschlafen. Wir haben uns nur unterhalten. Ja. Er ist auch, sagst du noch mal sein Alter, wie alt er ist? 20 Jahre älter. 20 Jahre älter, so war das. Du bist 33 und ist er 53. Genau. Gab es denn großen Zoff zwischen ihm und deiner Pflegemutter, als er dann gegangen ist? Das kann ich jetzt so gar nicht sagen, weil er hat sich ja schon vorher getrennt. Und ich habe mich von meinem Mann ja vorher auch schon getrennt. Ach so, er war schon, so war das, ne? Wir waren beide schon getrennt von unseren. Also ich bin noch verheiratet, er ist noch verheiratet. So war es. Er war ja von der Pflegemutter auch schon getrennt. Es ging ja erst darum, ob man den Ex der Pflegemutter haben kann. So war es. Genau. Ja. Und wir haben uns, wie gesagt, so viel unterhalten. Und wir glauben einfach, dass sollte alles so kommen. Also wir glauben an Schicksal und wir sollten jetzt auch erst zusammenkommen. Nicht genau dann, während er noch mit ihr zusammen ist, ich noch mit meinem Mann, sondern genau jetzt war der richtige Zeitpunkt. Ja, super. Und das ist, also ich kann das gar nicht beschreiben, aber das ist, wir haben so viel gemeinsam. Wir denken gleich. Es ist, ich muss ehrlich sagen, das ist das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich einen Partner habe, den ich schon immer wollte. Ich bin oberglücklich. Ich habe eigentlich so viel Glück, ich könnte noch ganz viel verteilen. Wahnsinn. Ich mag schon, dass du wirklich auf Wolke 7 schwebst. Gerade. Noch eine Frage. Weiß deine Pflegemutter mittlerweile von eurem Glück? Ja, sie wusste den Montag dann schon, weil ich kann nicht lügen. Hat sie? Und sie hat mich Montag angerufen, bevor ich zur Arbeit bin. Und sie hat zu mir gesagt, er hätte eine neue Freundin und sie wollte gern wissen, ob ich das bin. Da hast du gesagt, gesagt, ja. Und daraufhin sie? Ja, sie hat sich bedankt, dass ich ehrlich bin zu ihr. Ach so, und die Sache ist okay. Ja. Mehr oder weniger. Wie gesagt, sie hat ihr Leben gar nicht im Griff. Sie ist immer wieder zum Entzug, sie trinkt wieder, es geht die ganze Zeit so. Sie hat sich für den Alkohol entschieden, ne? Also sie hat sich nur mal für das Leben entschieden, ich möchte weiter trinken und fertig. Sie möchte ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, weil sie ist ständig zum Entzug, sie macht eine Therapie und sie wird immer wieder rückfällig, also daher. So, und du hast dich für das Leben und für die Liebe entschieden. Und das ist sehr schön. Tolle Rückmeldung, Samantha. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ich wünsche euch 100 Jahre riesiges Glück. Genießt es. Und lasst es euch gut gehen. Das ist eine sehr schöne Nachricht. Ich freue mich für euch. Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, Hinweis auf unser Thema am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Themennacht. Und das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt, ich bin ein schlechter Mensch. Folglich möchte ich mit Leuten sprechen, die genau dieses über sich sagen. Also, habt ihr in eurem Leben vielleicht zu viel gelogen, zu viel betrogen? Vielleicht habt ihr was ganz Schlimmes sogar gemacht. Oder ihr wart hinterhältig oder unzuverlässig oder was man alles so an schlimmen und negativen Eigenschaften aufzählen kann. Oder warum glaubt ihr, dass ihr ein schlechter Mensch seid? Ich bin sehr gespannt, wie ihr das begründet oder wie ihr zu der Einschätzung kommt. Ihr könnt euch gerne anmelden per Mail domian@wdr.de oder wie immer Mittwoch ab 0 Uhr anrufen oder gerne auch während der Sendung. Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich bin ein schlechter Mensch. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. Und ich bin verbunden mit Dirk und Dirk ist 50. Guten Morgen, Dirk. Ja, hallo Domian, grüß dich. Hallo Dirk, um was geht's bei dir? Ja, also erstmal muss ich sagen, dass du Scheidungsgrund bist. Das habe ich gerade schon in deiner Reaktion gesagt, wahrscheinlich. Wie? Weil es gibt keinen Abend ohne Domian. Also. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Ja. Ich denke, um 20 Uhr wäre das auch nochmal schön, wenn man die, dann könnte ich ja zweimal gucken. Aber ich bin ja so eine Cybergestalt, ich bin ja gar nicht real. Ich bin ja nur in dem Kasten und dann bin ich wieder weg. Also ich möchte auch ganz gerne, solange ich deine Sendung gucke, auch ein Autogramm haben. Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, aber jetzt erstmal zum Thema. Ganz genau. Also heute, beziehungsweise gestern war ja Welt-AIDS-Tag. Ja. Und ich möchte ja eigentlich nochmal so ein bisschen so eine Spaßbremse sein für die Jugendlichen. Ich bin seit 1986 mit HIV infiziert. Seit 86? Genau. Ich war damals schon in der Zeitung AIDS, die neue Schwulenseuche. So in ganz großen Buchstaben. Mhm. Und da ich mich immer gegen die Hepatitis B habe impfen lassen, bin ich zum Arzt und habe gesagt, ach, wenn du einmal dabei bist, dann nimm das auch mit direkt ab, sein Abwasch. Mhm. Ich habe nie damit gerechnet, das stand ja gerade erst in der Zeitung. Und dann rief er mich eine Woche später an und dachte, kommen Sie mal vorbei. Ja, wenn man so einen Anruf kriegt, dann weiß man eigentlich schon, wo die Reise hingeht. Ja. Und das war damals ja zu der Zeit eine fast eine Todesnachricht. Ja, es war ein Albtraum. Also wo man überall Kabel in Menschen reinschieben kann, das ist unerreicht. Also wie meinst du das? Verstehe ich nicht. Ja, die sahen aus wie die Zombies teilweise. Ich habe auch ehrenamtlich für die Caritas gearbeitet und habe Leute betreut, weil Freunde und Verwandtschaft, die waren ja auf einmal verschwunden, war ja keiner mehr da. Ja, ich erinnere mich daran auch sehr gut noch. Ja, und aber die ersten Erzähle kamen sogar noch hinter Glasscheiben. Also die wurden richtig hinter Quarantäne gesetzt. Aber dann hast du ja ein ungeheures Glück, dass du lebst und fidel bist. Ja, jetzt aber werde ich so langsam zur Kasse wohl gebeten. Inwiefern meinst du das? Die haben Lymphknoten um meine Lunge gefunden. Jetzt wird im Januar festgestellt, ob die bösartig sind. Mhm. Ja, und dann habe ich über die Jahre hinweg, der Virus, der macht richtig ja so einiges an Schaden an, auch im Gehirn zum Beispiel. Eine Polyneuropathie, das ist so eine Nervenerkrankung, die du dann in den Extremitäten, also sprich Beine und Arme hast. Mhm. Und das ist dann wie so ein Kribbeln und Ziehen und Reißen. Und dann hat mir ein Arzt Truvada verschrieben, das ist eins der AIDS-Medikamente. Ja. Und da steht drin, löst Knochen- und Gelenkschmerzen aus. Mhm. Ja, und dann habe ich ein Jahr lang gebellt und habe gesagt, ich habe Schmerzen. Mhm. Ja, und dann kam immer mehr Schmerzmittel obendrauf. Mhm. Und nachher hieß es dann, ja, das ist auch bekannt, dass Truvada Gelenk- und Knochenschmerzen auslösen. So, und davon, ich war dann zur Messung und so, ja, und davon habe ich also heute noch Spaß. Also in allen Gelenken Schmerzen, dann opportunistische Infektionen. Also wenn die anderen Menschen sind gefährlicher für mich als umgekehrt, weil ich kein Immunsystem habe. Das muss man ja wirklich so erklären, wie du es jetzt auch gerade sehr gut gemacht hast. Das heißt ja nicht, wenn man von 86 HIV-positiv bis heute ist, dass es einem seitdem gut geht. Du bist ein schwerkranker Mann und hast wahrscheinlich viele schlimme Täler schon durchschritten und oftmals Angst gehabt um dein Leben, ob du es schaffst. Vor allen Dingen, ich habe den Wechsel bei den Krankenhäusern auch mitbekommen, ne, wie die sich alle 10 Jahre so verändert haben. Mhm. Ne? Und ich habe auch, wenn man so Probleme hat mit Krankenhäusern oder so, dann wendet man sich normalerweise als Patient, die wissen meistens nicht, an das Qualitätsmanagement des Krankenhauses. Mhm. Und die versuchen dann, diesen Missstand aus der Welt zu räumen. Ja, und da macht man sich natürlich nicht immer nur Freunde, wenn man sich an die wendet. Ne? Ja, du bist in einer Beziehung im Moment. Ich bin verheiratet, ich bin 7 Jahre mit dem zusammen. Ist er auch HIV-positiv? Der ist noch nicht so lange HIV-positiv. Noch nicht so lange, aber er ist auch. Nee, der ist 8 Jahre jetzt. Ist er durch? Aber nicht durch dich? Nein, durch jemand anders. Und der hat immer safe sogar noch. Also der war da sehr vorsichtig und das glaube ich ihm auch. Und trotzdem. Wie erklärst du es dir dann? Du, keine Ahnung. Also ich habe wirklich schon mit vielen AIDS-Kranken und Positiven gesprochen. Normalerweise, wenn man die Medikamente einnimmt, dann ist der Virus aus der Blutbahn raus. Das heißt, du bist virenfrei. Mhm. Das würde theoretisch, ich sag mal in Anführungszeichen, bedeuten, du könntest Sex machen, ohne ein Kondom zu benutzen. Ja. Weil in deinen Flüssigkeiten der Virus sich nicht mehr befindet. Ist aber natürlich nicht zu empfehlen. Ne? Also man sollte sich natürlich auf jeden Fall schützen, ja, wenn man weiß, dass er noch positiv ist. Das hast du gerade gesagt am Anfang des Gesprächs. Ich bin jetzt irgendwie meine Spaßbremse für junge Leute. Wie meintest du das? Ja, also ich sehe das also manchmal so, wenn man in die schwule Sauna geht, dann siehst du schon mal, dass die in der Dampfsauna Dinge tun, die, da wird ja auch das Licht sehr weit runter gedämpft. Das musst du dir vorstellen wie so ein Zwingerclub. Und in der Dampfsauna hat kein Mensch einen Gummi dabei. Aber die Praktiken werden fleißig ausgeübt. Nach dem Motto, also ich sag mal, wenn einer keinen Gummi benutzt, dann kann man davon ausgehen, dass er auch positiv ist, weil ich will doch meinen Körper schützen. Wenn ich doch weiß, dass ich negativ bin, Ich glaube, dass gerade so in jüngeren Generationen das gar nicht mehr so ernst genommen wird. Nö, nee, weil die Medien ja auch schreiben, gibt ja eine Pille. Genau. Ja, das sind aber keine Smarties und dann kriegen die eure Züge nicht so in ihren Kopf rein. Vor allen Dingen blutleer im Kopf, sage ich immer wieder. Ne? Und extrem sind wir Silvester, Karneval, dann wird viel getrunken und schon wird der Virus wieder einmal verdoppelt. Hast du denn selbst auch junge Bekannte oder jüngere Freunde, die das dir auch so leichtfertig darlegen? Nur dadurch, dass ich so viel liege und so viel krank bin, muss ich also oft absagen, zum Kino, zum Kegeln, zum Spazierengehen, zum Kaffee trinken. Manchmal mache ich so Sachen, die alte Leute machen, so mit 80. Oder wenn ich eine Treppe rauf muss, das könnte schon mal eine Herausforderung für mich werden, dass ich also zwischen den Stuhl brauche oder so ein Atemgerät. Mein Problem ist ja auch noch, ich bin Gelegenheitsraucher, also ich rauche bei jeder Gelegenheit. Ja. Und wenn ich dann stationär ins Krankenhaus muss, ist halt nicht so witzig, ne? Dann hast du gerade gesagt, es kann sein, dass es jetzt endgültig ernst wird durch die Lymphknoten und so weiter, was du gerade beschrieben hast. Richtig. Du bist erst 50 Jahre alt. Ist es Angst, die dir auch im Nacken sitzt? Das ist auch mit ein Grund, warum unsere Beziehung auch im Moment sehr kriselt. Weil ich denke mal, mein Mann hat auch noch nicht richtig verarbeitet, dass er krank ist. Und das Problem ist, dadurch, dass wir kein Kondom benutzen, habe ich ja einen Virus, der ist 30 Jahre geschult. Das heißt, der ist resistent gegen alle Antibiotikas. Ich bin übrigens auch mittlerweile gegen alle Antibiotikas resistent. Was eine große Gefahr ist. Du gibst einen starken, geschulten Virus rüber und versetzt die andere Person, weil die sofort in den Stand, als wenn der schon viele Jahre infiziert ist. Das verstehe ich sehr gut. Weswegen schützt ihr euch denn dann nicht? Wir haben uns so entschieden, das wäre also wirklich sehr ausführlich, wenn ich da jetzt... Aber die Gefahr besteht ja, dass ihr euch letztendlich beide in eurer Krankheit hochschaukelt. Ja, ich habe früher auch schon immer zu mir gesagt, alles, was man liebt, bringt man um. Ja, das ist aber sehr flapsig, eine flapsige Überlegung. Eigentlich die ist schon sehr ernst. Die ja, natürlich. Sich an, aber das ist schon... Aber so sollte es ja nicht sein. Man trägt ja gerade für das, was man liebt, die höchste Verantwortung. Ja. Ja, und die Sache ist eben, Dirk, das bestürzt mich wirklich. Du bist, ich sag's es mal, in Anführungszeichen, alter Hase in Sachen HIV. Ja. Du kennst die ganzen Aufklärungskampagnen, dir kann man über HIV nichts Neues mehr erzählen. Ja. Und dann verhaltet ihr euch so leichtfertig? Vielleicht ist das auch eine Altersversicherung, weil ich sag mal, ich habe mir auch so als Lebensende eigentlich nur 70 vorgenommen, weil wenn du über 70 bist und krank bist, dann hast du einen ganz schlechten Start hier in Deutschland. Aha, Altersversicherung in dem Sinn, dass du früher sterben willst. So meinst du das? Genau. Mhm. Ja, es wäre eine etwas bizarre Einstellung. Ja, die ganze Krankheit ist bizarr. Und da das nicht nach außen getragen wird, von keinem Positiven, weil das ist ja mal nicht gerade Reklame. Klar, das ganze Thema ist mittlerweile nicht mehr in der Öffentlichkeit. Auch wir sprechen gar nicht mehr so oft darüber, hier in der Sendung. Ja, und immer noch erlebst du, wie ich als Zahnärzte Behandlungen ablehnen. Mir hat mein Zahnarzt geschrieben, eine Parodontose-Behandlung wird sich bei mir nicht mehr lohnen und das Vertrauensverhältnis wäre sowieso erschüttert. Und von daher lehnt er die Parodontose-Behandlung ab. Das sind all die ganzen vielen Sachen, die im Alltag an Diskriminierung und Entwürdigung passieren. Ja, ganz genau. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Das ist gar nicht mehr in der Öffentlichkeit. So, und normalerweise, wenn ich fit bin, dann kann ich mich auch wehren. Mhm. Aber durch diese Erkrankung bin ich so dünnhäutig geworden, dass ich dann auch sehr leicht gereizt bin. Mhm. Also. Und das schlägt sich natürlich dann nieder auf die Beziehungen, ist mir völlig klar. Ganz genau. Ja, ja. Ich bin auch der erste Patient, der Marihuana von der Krankenkasse bezahlt bekomme, um diese Nervenschmerzen überhaupt mal Herr zu werden. Mhm. Weil du hast wirklich Suizidgedanken, weil du nicht mehr weißt, wo du die Schmerzen hast. Ja, verstehe. Und von daher kann man nur wieder warnen, für die Viertelstunde Spaß, das ist es nicht wert. Ja, das sagt jemand, der es wirklich mit seiner Erfahrung wirklich sagen kann. Ja. Dirk, ich möchte vorschlagen, weil mir sonst die Zeit zu sehr hier wegläuft. Dass, Ich will dich keineswegs abwimmeln. Nein, aber das ist doch ausführlich klar. Nein, aber was die Problematik auch zwischen dir und deinem Freund anbelangt, die du gerade angeschnitten hast, da möchte ich dir wirklich sehr gerne das Gespräch mit Christina anbieten, meiner Psychologin. Ist nicht mein Freund, ist mein... Dein Mann, entschuldige. Ein Ehemann. Ja, entschuldige. Nee, sag mal, wir sind ja verpartnert. Ja, okay, ich meinte es ja auch so. Dürfen wir dich nochmal anrufen? Ja, super. Sehr gerne, Dirk. Dann wünsche ich wirklich alles Gute von Herzen dir und deinem Mann. Und dir schöne Weihnachten. Dankeschön. Euch auch. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. Hier ist Dana, 57. Guten Morgen. Hallo Dana. Ja, hallo Dana. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo Dana. Liebe Dana. Ich habe wenig Zeit. Oh ja, es geht noch. Erzähl, um was geht's? Um was geht es? Also ich bin 57 und es geht darum, dass ich mit 8, bis ich 14 war, von meinem Erzeuger sexuell missbraucht wurde. Mhm. Und in dieser Zeit noch von zwei anderen Männern, weil ich von zu Hause weggelaufen bin vor ihm. Und da kam noch so vieles nach. Also es zieht sich durch mein Leben wie ein roter Faden. Diese schlimmen Jahre von 8 bis 14, hat deine Mutter nichts mitbekommen? Sie sagt nein. Ich habe auch lange Kämpfe mit ihr durchgestanden. Mhm. Ich habe auch jahrelang zwischendurch, wo ich überhaupt keinen Kontakt auch mit meiner Mutter nicht hatte. Mit ihm sowieso nicht. Wie alt warst du denn, als du zum ersten Mal gesprochen hast? Darüber. 14, also unmittelbar dann, als es beendet war. Nein. Weil du gerade sagtest, das war von auch ganz kurios. Also meine Schwester, die ist 4,5 Jahre älter als ich, ist mit 15 von zu Hause weggelaufen, auch wegen ihm, weil er es bei ihr auch versucht hat. Mhm. Und sie ist aber weggelaufen von zu Hause und ist dann lieber in ein Heim, ist dann auch oft weggelaufen, war in verschiedenen Heimen, also auch eine furchtbare Kindheit und Jugend. Mhm. Und ich habe noch 4 Brüder. Mhm. Wem hast du das denn gesagt? Meiner Mutter und ich musste es ihr sagen. Es war so kurios, sowas. Ich hatte mich mit 14 Jahren verliebt in einen Dachdecker. Man muss sich das vorstellen. Wir junge Mädels saßen mittags in einem kleinen Ort, wo wir gewohnt haben, und haben zugeschaut, wie die Kirche neu gedeckt haben. Mhm. Und ich habe mich da unsterblich in einen verliebt, nie mit ihm gesprochen. Er hat aber immer runtergegrinst, Pets Auge gemacht. Und ich fand ihn ganz toll. War der viel älter als du? Natürlich. Also nie mit ihm gesprochen. Wie kam das, wenn man so ein Martyrium hinter sich hat? Du hast gesagt, zwischen 8 und 14 ist das passiert. Ja. Dass man dann, ich frage nur so, dass man dann so die Seele frei hat, um sich verlieben zu können. Was also heute weiß ich, was Liebe ist. Das war damals... Schwärmerei irgendwie. Genau, ja. Schwärmerei. Auf jeden Fall, die waren fertig mit ihrer Arbeit. sind wieder weg und ich habe furchtbar geheult. Mhm. Und ich war unten und habe Schuhe von der Familie sauber gemacht, geputzt. Und es war ein Tag vor der Hochzeit meiner Schwester. Mhm. Und meine Mutter rief mich nach oben, die waren am Kuchen backen. Und ich war doch so verheult. Mhm. Und sie rief, wurde dann auch ärgerlich. Dann bin ich nach oben. Ich hatte lange blonde Haare, habe dann auch ja, die Haare vorm Gesicht und dass sie nichts merken sollte. Auf jeden Fall guckt sie mich an, sagt sie, warum hast du denn geweint? Jetzt habe ich mich nicht getraut zu sagen, aus dem und dem Grund. Also du hast dich nicht getraut zu sagen, weil ich in den Dachdecker verliebt bin? Ja. Sondern, was weil hast du gesagt? Weil die jetzt weg sind. Ich weiß, ich wusste ja keinen Namen. Ja, ich verstehe schon. Hat nie mit dem gesprochen, okay, und er war einfach weg. Okay, und was hast du gesagt? Da habe ich nur zu ihr gesagt, frag ihn. Ach, da brach das raus aus dir. Ja. Da hast du gesagt, ich hatte sonst nicht. Also frag ihn, damit meintest du den Vater. Ja. Und hat sie das denn gleich kapiert? Sie hat es dann, weil aus mir sonst nichts rauszuholen war, wie frag ihn, frag ihn. Und als er nach Hause kam, das war so furchtbar, das war alles so furchtbar, so schlimm. Also in meiner Gegenwart wurde gar nicht darüber gesprochen. Und aber wie lange hat denn deine Mutter gebraucht, um zu kapieren, was hinter diesem Frag ihn steckt? Das muss man ja nicht direkt kapieren. Sie hat mich am nächsten... Nee, stimmt nicht. Dann kam die Hochzeit meiner Schwester. Das war sowas von furchtbar. Und ein paar Tage später rief sie mich rüber ins Schlafzimmer, mhm, und hat gesagt, hat er bei dir im Bett gelegen, ach, oder nicht? Aha, da hatte sie ja schon eine Ahnung. Und natürlich, sie hat, ja, ja, ja. Ich sag, sie hat es gewusst. Aber und hast du ein ich klares... habe nur ja gesagt. Ja, und sie hat ihn ja auch selbst bei mir aus dem Bett rausgeholt. Mhm. Und ich schlief mit meinem Bruder in einem Zimmer. Ich wollte nie alleine im Zimmer schlafen. Nach dieser Offenbarung war dann Schluss. Dann hat er dich in Ruhe gelassen. Nein. Nein? Nein. Aber du hast vorhin gesagt, das dauerte bis 14. Ja. Und dann habe ich mich gewehrt. Wie lange dauert es denn dann noch? Bis zu welchem Alter? Und ich bin... Also dann... Moment, wir müssen jetzt klar. Also du hast es deiner Mutter gesagt. So, ja. Jetzt muss ja was passieren. Was ist dann passiert? Hat sie ihn angesprochen? Wurde eine Anzeige erstattet? Was ist geschehen? Sie hat gemeint, also wenn ich das wollte, dann sollte ich ihn doch anzeigen. Und wenn ich wollte, ich habe noch 3 jüngere Brüder, einen Bruder, der ist 1 Jahr älter als ich. Keine lange Ausschweifung jetzt. Hast du ihn angezeigt? Sie hat dann gemeint, aber ich sollte doch bitte an meine Geschwister denken. Mhm. Ich würde ihnen dann den Ernährer wegnehmen. Mhm. Das Haus wäre weg. Ja, der Ernährer wäre weg. Sie könnte ja nicht arbeiten gehen. Aha. Das heißt, die Mutter hat ja ein schlechtes Gewissen gemacht und Druck auf dich ausgeübt, dass du nicht anzeigen sollst. Ja, natürlich, ja. Und dann seid ihr alle zusammen wohnen geblieben? Ja. Und dann hat er es wieder gemacht danach? Er hat es immer wieder versucht. Ich bin dann von zu Hause auch weggelaufen und bin dann letztendlich zu meiner Schwester gezogen. In der Nähe von Frankfurt. Gab es denn hinterher, als du etwas älter warst, nochmal die Überlegung, ihn anzuzeigen? Ja, habe ich dann auch gemacht, habe ich getan. Aha. Und da wurde so auf mich eingestürmt von meiner Mutter, von meinen Geschwistern, dass ich die Anzeige zurücknehmen wollte. Das ging aber nicht, weil das dann öffentlichen Interesse. Ja, und was ist daraus? Ist er angezeigt? Ist er verurteilt worden? Nein, es kam zu keinem Prozess, weil ich von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht habe. Liebe Dana, ich ja als Zeugin. Das ist eine unangenehme Situation. Ich muss Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ja. Bitte leg auf, wir melden uns gleich bei dir nochmal. Ganz nett. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich, tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Tim Donke. Wir können nie überziehen, weil die Kamera automatisch abschaltet. Das nochmal zu eurer Erklärung. Das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Bis morgen, 1 Uhr. Bis dahin. Tschüss.